Die ausländischen Medien berichteten unlängst über die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-un. Die Nachrichtenagenturen TASS und Dia Novosti, die Zeitung Izbestia, die Internet-Nachrichtenagenturen Pravda.ru und Regnum und die Internetzeitschrift Remchichi von Russland, die chinesische Internet-Homepage Huanchiwang, die amerikanische Nachrichtenagentur UPI, die japanische Kyodo, die Internet-Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands, Nachrichten über die Vorortanleitungen und die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus-Kim-Jong-ilismus-Studentenkomitees, des nationalen Soziologie-Studentenkomitees der Demokratischen Republik Kongo und des afrikanischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk mit seinem Sitz in Nigeria meldeten, dass Genosse Kim Jong-un eine Kompanie unter der 233. Truppe der koreanischen Volksarmee inspiziert hatte. Die Nachrichtenagentur Ria Novosti, die Zeitung Izbestia, die Internet-Nachrichtenagenturen Pravda.ru und Regnum von Russland, die chinesischen Internet-Homepages Zhongguo Guangbowang und Huanchiwang, die Nachrichtenagentur Kyodo und der Sender NHK von Japan und die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus Kim Jong-ilismus Studentenkomitees, des nationalen Soziologie Studentenkomitees der Demokratischen Republik Kongo und des afrikanischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk mit seinem Sitz in Nigeria brachten die Nachricht darüber, dass Kim Jong-un die 1314. Truppe der koreanischen Volksarmee, Träger des Titels 7. Regiment unter Oh Sung-hup, inspiziert hatte. Die Hongkonger Zeitung South China Morning Post von China, die amerikanische Nachrichtenagentur UPI, die Internet-Homepage von Nigeria teilten mit, dass der oberste Befehlshaber Kim Jong-un den Katafalk von Kang Gi-sub besucht und sein tief empfundenes Beileid bekundet hatte. Die Massenmedien zeigten die Fotos von Genossen Kim Jong-un.